Bitişen. Ja. Guten Abend. Guten Tag. Ja. Mein Name ist Ufo Olları. Ich bin Arzt auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja, Hauptsache, es guckt jemand nach mir. Ja. Okay. Darf ich erst Ihre persönlichen Daten aufnehmen? Wie Ja, heißt sicher. Sie? Na, schade, ne? Das Das kann wird ja gehen, nicht was so lange das. dauern. Aha. Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Claudia Thomas. Claudia Thomas. Frau Thomas, wie Ja. alt sind Sie? Ich bin 27 Jahre. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Am 7.2.95. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Na, so 79 Kilo wiege ich jetzt. 79. Wie groß sind Sie denn? 1,74 Meter. 74, okay. Ja, Frau Thomas, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerde haben Sie? Ja, wissen Sie, ich bin mit dem Fahrrad gestürzt vorhin. Es war schon dunkel und da habe ich eine Baustelle übersehen und bin mit dem Fahrrad da reingefahren. Und mein Freund war dabei. Der hat gesagt, also ich wäre einen kurzen Augenblick gar nicht ansprechbar gewesen, aber dann ist alles wiedergekommen. Aber ja, jetzt habe ich halt Bauchschmerzen und der Kopf tut mir weh. Und ja, ich habe mich auch schon einmal übergeben. Und ja, also ist alles ein bisschen unheimlich jetzt. Okay, ich verstehe. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie für einige Seite ansprechbar war. Wie lange dauerte es? Wissen Sie genau? Na, er hat gesagt, das war nur einen ganz kurzen Augenblick. Okay, und auf welche Seite haben Sie gestürzt? Ich bin auf die linke Seite gefallen. Und Auf die linke Seite. der linke Arm tut mir auch weh hier oben. Das ist ganz schmerzhaft. Okay. Und Ganzenbauch, haben Sie Ganzenbauchschmerzen oder nur linksseitige? Na, ich vielleicht eher ein bisschen auf der linken Seite, ja. Ist Ihnen schwindelig momentan? Bisschen, ja, ein bisschen schwindelig ist mir, ja. Ja, Frau Thomas, jetzt werde ich unsere Gesprächskurs unterbrechen und ich werde Ihre Vitalparameter messen. Okay? Ja, ich glaube, das ist sicherlich vernünftig, dass wir erst einmal gucken, bevor wir weitersprechen. Ich Ja. möchte sicher gehen, ja, danke. Und ja, Okay. jetzt alle Vitalparameter ist unauffällig. Okay. Okay. Vor dem Unfall haben Sie etwas Ungewöhnliches erlebt, wie schwindelig oder Nee, schwindelig ist mir eigentlich jetzt erst hinterher, nachdem das passiert ist. kalte Schweiß oder Nee, also sowas? mir war nicht irgendwie schlecht. Ich glaube, das ist wirklich so gewesen, dass ich einfach im Dunkeln das nicht rechtzeitig gesehen habe, dass da Okay. diese Baustelle war und dann habe ich wohl ziemlich stark gebremst und dann hat es mich halt umgehauen. Ja, vielleicht war da auch ein bisschen nasses Laub auf dem Weg oder so. Sind Sie mit dem Kopf irgendwohin aufgestoßen? Ich hatte zwar einen Helm auf, aber da bin ich schon ein bisschen aufgestoßen, ja. Haben Sie eine Prellung an Ihrem Kopf oder Schwellung bemerkt? Nein, eine richtige, also so eine dolle Beule oder sowas habe ich nicht bemerkt. Oder Blutung, keine. Nee, geblutet hat es eigentlich auch nicht. Nee, ich habe auch keine Schramme, aber also so ein bisschen Dröhnenkopf habe ich ja. So Kopfschmerzen, ne? Kopfschmerzen, okay. Welcher Tag ist es? Auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr stark ist. Ja, sehr stark sind die nicht, vielleicht so bei in der Mitte bei 5 oder so. Fünf. Okay, drückend oder stechend oder bohrend? Wie können Nee, Sie eher beschreiben? vielleicht am ehesten so ein bisschen drückend, pochend. Okay. Und linke Seite, Oberarm. Sie haben auch in diesem Bereich Schmerzen. Rötung, Schwellung haben Sie auch an Ich dieser habe gar nicht Seite. so genau geguckt. Wir sind gleich hierher gekommen. Okay, oder Abschürfungen? Nee. Ich habe jetzt Okay. nicht genau nachgeguckt. Es tut halt weh, aber ich habe das nicht genauer angeschaut. Okay, Frau Thomas, ich habe alles, ich werde alles untersuchen. Okay, ja, Sie haben einmal erbrochen. Ja, genau. Das war plötzlich, oder? Ja, das war kurz nach dem Ereignis. Also und dann sind wir auch gleich hier auf den Weg zu Ihnen gekommen. Aber schlecht ist mir auch, ja. Jetzt, Jetzt ist mir momentan. auch ein bisschen übel, ja. Okay. Ja, haben Sie noch weitere Beschwerde? Sie haben Kopfschmerzen und auch Oberarm, linksseitige, auch linken Oberbauchschmerzen. Ja, Oberbauch weiß ich gar nicht. Also mir tut eigentlich der ganze Bauch ein bisschen weh. Und Ganz aber auch normal. die ganze Seite. Also ich kann das noch gar nicht so richtig einschätzen, was da alles weh tut. Okay. Haben Sie eine Hautfarbeänderung bemerkt an Ihrem Körper? Ja, als ich auf der Toilette war, da habe ich gesehen, dass das schon so ein bisschen blau wird hier an der Hüfte und am Oberschenkel, wo ich wohl auch drauf gefallen bin. Okay. Ja, haben Sie Blut gesehen? Auf der Toilette, im Urin oder bei der Nee, Wasserlassung. nee, nee, das sah ganz normal aus. Bei der Wasserlassung, ist alles in Ordnung? Ja, das war ganz normal, ja. Okay. Und haben Sie Fieber Habe oder? ich jetzt nicht gemessen. Ich glaube aber nicht, dass ich Fieber habe. Nein. Okay. Ich habe mich auch vorher ja gesund gefühlt. Also, ne? Sie können an alle Geschichte erinnern, habe ich recht? Unfall. Ja, so Nur mein. einige Minuten haben Sie bewusstlos, waren Sie Ja, bewusstlos, genau. aber Und also sonst. wie ich da wiedergekommen bin, das weiß ich nicht. Aber ansonsten, was vorher war, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs war und dass da diese Baustelle war, da kann ich mich dran erinnern, ja. Okay, gut. Und haben Sie Ihre Schlafprobleme normalerweise? Normalerweise? Nö, eigentlich Ja. nicht, nö. Okay, gut. Und ich würde gerne wissen, auch Ihre linken Oberarm, haben Sie eine Fehlstellung bemerkt? Eine was habe ich festgestellt? Eine Fehlstellung. Fehlstellung. Nein, also ich habe den jetzt gar Oder nicht ausgepackt. Ich hatte ja eine dicke Jacke an und ich habe den okay. jetzt gar nicht. Okay, Ne? es reicht. Können Sie alle Extremitäten ja, bequem bewegen ohne Also die Hände Probleme? kann ich bewegen, aber den Arm kann ich nicht hochheben. Das tut mir weh. Okay, linken Hände haben Sie Probleme. Beim linken Nee, Handen. die Hände sind okay, aber der Arm, den Arm. Arm kann ich nicht Okay. anheben, das tut weh. Okay. Ja, ich würde gerne jetzt einige allgemeine Geschichte wissen. Haben Sie Allergie? Ja, ich bin hochallergisch auf Bienenstiche. Bienenstich. Da muss ich also auch immer so einen Adrenalin-Pen mit mir rumtragen in der Sommerzeit. Und dann vergleichsweise harmlos habe ich noch eine Allergie auf braunes Pflaster. Okay, ana diese Allergie özels duşte anafilaktischer Schock wie. Ja, da war mal sowas, was hart an der Grenze war und deswegen muss ich jetzt immer diesen Pen da mit mir rumtragen. Okay. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, Frau Thomas? Ja, also bekannt ist bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion. Also so eine Hashimoto-Erkrankung, das ist schon seit 10 Jahren bekannt. Seit 10. Und dann nehme ich halt regelmäßig Thyroxin. Wissen Sie die Dosierung? Das ist Thyroxin 75, und dann nehme ich eine morgens. Okay, 75. Und was noch? Und ja, ich habe seit Jahren ziemlich unangenehme Wadenkrämpfe. Da nehme ich regelmäßig so Magnesiumpräparat. Gibt es dafür einen Grund oder? Bitte? Gibt es dafür einen Grund oder wurden Sie schon? Mir ist keiner bekannt. Also ich nehme halt dieses Magnesium und hoffe, dass es davon besser wird, ja. Okay. Und das einzige Mal, dass ich richtig krank war, war dann vor 5 Jahren. Da hatte ich meine kräftige Nierenbeckenentzündung. Aber das ist jetzt schon 5 Jahre her. Das ist aber nichts Chronisches. Okay. Sie wurden behandelt. Das wurde damals behandelt, ja. Okay. Rauchen Sie, Frau Thomas? Nein, geraucht habe ich zum Glück nie, nein. Sie haben nicht geraucht bis jetzt? Nein, noch nie. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ach, ganz selten mal, wenn es was zu feiern gibt. Also, wenn Freunde da sind oder so, mal ein Glas Wein. Aber viel Alkohol trinke ich wirklich nicht. Nein. Okay. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Ja, ich habe tatsächlich mal so probiert, Marihuana und hin und wieder habe ich das mal genommen, aber jetzt schon längere Zeit nicht. Wann war das, wissen Sie genau? Ja, da war ich noch jung, als ich so war, schon so 7, 8 Jahre her. Okay. Sind Sie vollständig gegen Corona oder Kinderkrankheit geimpft? Ja, also gegen Corona, das weiß ich sicher. Und gegen Kinderkrankheiten, das ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, da habe ich auch alles, was man so braucht. Okay. Und in Ihrer Familie gibt es wichtige Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Vater, Mutter? Ja, mein Vater hatte jetzt kürzlich eine Herz-Bypass-Operation. Der ist ja noch nicht alt, das ist also schon ein bisschen doof. Und ich habe eine Zwillingsschwester, die ist depressiv. Depression. Ihre Mutter? Meine Mutter ist eigentlich gesund. Gesund. Gott sei Dank, ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin ledig. Ledig. Leben Sie Ella? Na, ich lebe mit meinem Freund zusammen. Haben Sie Kinder? Nein, Kinder haben wir nicht. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin in den letzten Zügen meines Studiums. Ich bin noch Studentin. Studentin. Was studieren Sie? Ne? Ja, Pädagogik. Pädagogik. Ja, Frau Thomas, ich glaube, dass ich alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt habe. Und möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas fragen? Ich möchte eigentlich jetzt nur wissen, wie es weitergeht, weil ich mich wirklich schlecht fühle und weil das auch weh tut. Ja. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ja, Frau Thomas, ich werde erst die körperlich ausführlich untersuchen. Wir müssen sehen, ob einen Bruch sie haben. Und dann deswegen brauchen wir auch Röntgen-Thorax, Röntgenaufnahme des Thorax und auch Oberarm und auch Kopf, Schädel, Röntgen. Und benim Fall brauchen wir auch noch weitere Untersuchungen. Nach allen Ergebnissen werde ich Ihnen dazu mehr sprechen mit Ihnen. Okay? Ja, okay. Gut, okay. Jetzt bleiben Sie Überwachung Zimmer und ich komme gleich. Ja, okay, danke. Haben Kollegen andere Fragen? Darf ich was fragen? Immer. Ja, haben Sie irgendwelche Missempfindungen wie Krepen, Ameisenlarven oder Trabheitsgefühl? Nee, bis heute nicht, nein. Und noch eine andere Frage. Wann war Ihre letzte Impfung gegen Tetanus? Wunschtag, meine ich. Gute Frage. Das weiß ich natürlich nicht. Okay, also ich weiß das selber bei mir auch nie. Das heißt, doch jetzt weiß ich es gerade, weil das am 19. August war. Aber sonst wusste ich das nie. Ja. Okay. Ja, ich habe eine Frage. Könnte es sein, Sie schwanger sind? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Nein, aber würde ich es mal ausschließen, ja. Hat Ihre Periode ist regelmäßig, oder? Ja. Aber ja, ist tatsächlich eine Frage, auf die ich jetzt wieder nicht gekommen wäre. Aber ist natürlich in dem Zusammenhang eine junge Frau, die nicht angibt, dass sie die Pille nimmt, muss man das schon mal nachfragen. Das stimmt, ja. Können wir anfangen, Arzneimittelgeschichte? Ja. Okay, dann los. guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde Ihnen ihr vorstellen. Hätten Sie dafür Zeit? Ja, gerne. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, es handelt sich um Claudio Thomas. Sie ist 27 Jahre alt, 79 Kilogramm schwer, 1,74 Meter groß. Er kam heute wegen seit einigen Stunden bestehende Unfall zu uns. Bei der Unfall hatte sie eine Verletzung, linksseitige Verletzung an linksseitige Oberarm und auch linksseitige Kopfbereich und auch linksseitige Abdominalbereich. Und jetzt sie klagt über Sephalgie. Auf einer Schmerzskala liegen sie bei 5 von 10 und auch Oberarm Humerus Schmerzen in dem Humerus und Bewegung Einschränkung auch ist ihm aufgefallen. Ist ihr aufgefallen, ne? Nach dem Unfall war sie für einige Minuten ansprechbar. Er hatte Synkop. Also war sie nicht ansprechbar? Nicht ansprechbar, Entschuldigung, ja. Hatten Sie denn einen Helm auf? Ja, sie tragte einen Helm, aber dennoch hatte sie eine Verletzung an den Kopf und Nach dem Unfall hat sie einmal erbrochen, plötzlich erbrochen. Ich habe während der unserer Analyse geschickt, ihre Vitalparameter gemessen und alles war unauffällig. Ich glaube, sie hat auch Ekimose an den Kokzalbereich bemerkt. Die Frage nach Blutung, Kontusion, Schwellung oder Dislokation, Luxation oder des Armes wurde von der Patientin verneint. Vor Erkrankungen leidet sie an Hypothyreose seit 10 Jahren. Dagegen nimmt sie Etrox 75 Mikrogramm nur einmal morgens. Seit Jahren leidet sie auch an Muskelkrampfe. Deswegen nimmt sie Magnesium. Tablette sie ist vor 5 Jahren wegen einer Pyelonephritis stationär behandelt. Sie wurde stationär behandelt sie hat Allergie gegen Bienenstich das äußert sich durch den anaphylaktischen Schock. Deswegen trägt sie bei ihr Adrenalin-Injektion. Bei sich? Trägt sie bei sich, ne? Trägt bei sich. In der Familienanamnese findet sich fatalischerseits eine Bypass-Operation auch Depression bei seinem Schwester, bei seiner ihrer Schwester. Bei ihrer Schwester. Sie ist gegen Corona vollständig, auch Grundimpfung vollständig geimpft, aber gegen Tetanose hatte sie in letzter Zeit keine Impfung. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich Polytrauma mit Kopfverletzung Oberarm Humerus vielleicht Fraktur. Wir mussten auch Milzruptur ausschließen. Genau, Milzruptur ausschließen, weil hat. Was wären denn jetzt Ihre ersten diagnostischen Schritte? Ich werde erst wieder Körperisch und wieder Vitalparameter messen, alles in Ordnung ist. Um zu bestimmen, ob alles in Ordnung ist. Ich werde ausführlich Körper anschauen. Eine weitere Verletzung, Kontusion, Schwellung oder Kryptation an der Humerus gibt. Dann werde ich nach einer Schwangerschaft auszuschließen, werde ich eine Röntgenaufnahme des Schädel, des Thorax, des Abdomen und des Oberschenkel links veranlassen. Aber natürlich Moment. Was wollen Sie ausschließen? Ich werde erst Schwangerschaft ausschließen. Sie ist eine junge Frau, deswegen sie kann schwanger sein. Wir müssen im Blut Schnelltest machen. Ja, ve HG test machen. Und auch Duschblutung werde ich bei der körperlichen Untersuchung Duschblutung, Motorik und Sensibilität Prüfung das durchführen. Das ist wichtig, genau. Ja, das ist sehr wichtig, natürlich, ja. Ja. Und sicherlich machen Sie im Rahmen der körperlichen Untersuchung ja auch eine Sonografie. Ja, eine Sonografie. Ich werde dann eine Sonografie durchführen. Bei der Sonografie werde ich Leber, Milz und eine Milzgewebe kontrollieren, ob eine Kontusionszeichen gibt oder ob eine Blutung gibt und auch freie Flüssigkeit in Bauchhöhle werde ich kontrollieren. Aber vielleicht, wenn alles in Ordnung ist, würde ich wieder vielleicht nach einer Woche werde ich wieder einen Abdomen Okay. Nochmal eine Kontrolle später. Kontrolle später. Auch Blutbild. Ich werde eine Blutbild und Blutgerinnungsparameter PT, PTZ, INR eine mögliche Operationen für eine mögliche Operationen bestimmen. Ja. Blutgruppe, Kreuzblut auch. Sehr gut. Und jetzt, wenn sich da also bestätigt, sie hat, sagen wir, ein stumpfes Bauchtrauma, aber im Augenblick ohne Milzbeteiligung. Sie hat eine Gehirnerschütterung und eine Schultergelenksdistorsion. Was machen Sie dann mit ihr therapeutisch? Ich werde stationär aufnehmen, zur Beobachtung. Auf alle Fälle, ja. Und eine auch gegebenen Fall brauche ich eine CT des Kopfes. Ja, das haben wir ja eigentlich schon gesagt. Und nach 24 Stunden, wenn alles in Ordnung ist, werde ich Patienten veranlassen. Aber vorher würde ich Schmerztherapie durchführen. Das ist wichtig. Wenn es eine Wunde gibt, dann werde ich die Wunde versorgen. Die Schmerztherapie, was brauchen Sie denn da eigentlich als eine der ersten Maßnahmen? Ja, nicht steroidale Antirheumatika werde ich erst geben. Nee, ich meine, in welcher Form geben Sie das Schmerzmittel? IV. Ja, also wir brauchen Zugänge, ne? Natürlich. Wir brauchen eine Zugänge. Erst werden wir eine Zugänge legen. Zwei Zugänge wenigstens, ne? Zwei Zugänge legen. Schmerztabletten ist wichtig. Wenn einem Fraktur gibt, dann können wir das konservativ oder operativ behandeln. Genau, je nachdem, wie das steht. Von Fraktur ab eigentlich, ja. Ja, genau. Und was wollen Sie mit dem CT ausschließen? Bei der CT würde ich eine Blutung, subarachnoidal Blutung oder eine weit subarachnoidal epidural oder subdural Blutung ausschließen. Ja, das war das, was ich wissen wollte. Sehr gut, okay. Gut, ja, dann haben Sie ja viel vor. Sie müssen viel unternehmen mit der Frau Thomas. Denn bin ich mal gespannt, was bei Ihren diagnostischen Maßnahmen rauskommt. Halten Sie mich bitte unbedingt auf den Laufenden und holen Sie Kollegen dazu, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja? Okay, danke. Gut, also alles klar. Gut. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Zum Teil, also erstmal Befragung finde ich ist gut gelaufen und grundsätzlich die Präsentation auch. Sehr clever fand ich, dass Sie gleich reagiert haben und gesagt haben, oh, jetzt müssen wir erstmal unterbrechen und Vitalparameter überprüfen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen unecht, die Situation. Natürlich hätten Sie die Patientin auch ausgepackt schon und hätten schon mal geguckt, wie der Arm aussieht und solche Sachen. Ne? Mhm. Ich denke, dass die Patientin eine Missruptur hat. Ja. Erstmal. Deswegen habe ich gedacht, erst muss ich eine Vitalparameter. Ja, das ist ja auch richtig. Ich denke mal, das war hundertprozentig richtig. Und ja. Und in der Schilderung, das war eigentlich ganz gut. Sprachlich haben Sie noch ein bisschen Probleme mit den Artikeln und mit den Fällen. Das stimmt nicht so ganz immer alles, aber man konnte immer kapieren, worum es geht. Aber eine Sache wollte ich Ihnen sagen, und zwar, da habe ich mir schnell aufgeschrieben. Oh Gott. Ja, ich habe Satz falsch gesagt, ja. Ich glaube. Ja, was Sie gesagt haben, sie hatte einen seit einigen Stunden bestehenden Unfall. Nee, das stimmt natürlich nicht. Der Unfall ist ja nur irgendwie ein Punktereignis. Ja, sie hatte einen Unfall. Und nach diesem Unfall haben sich dann die Beschwerden gezeigt. Okay. Ja? Oder als Folge dieses Unfalls. Da müsste man also ein bisschen anders formulieren, dass man sagt, sie kommt bei Zustand nach Fahrradsturz oder sowas in der Richtung, ja. Oder sie hatte vor wenigen Stunden einen Fahrradunfall und ist dann unmittelbar zu uns gekommen, weil sie Beschwerden da und da hatte. Ja? Aber jedenfalls, der Unfall bestand nicht mehrere Stunden, sondern das ist eine der großen Schwierigkeiten, habe ich schon oft drüber gesprochen. Ja? Wann ist ein zeitliches Ereignis? Vor zwei Stunden? Vor zwei Stunden, während zwei Stunden, in den letzten zwei Stunden? Oder ja, man muss es sehr präzise formulieren. Ja. Aber ansonsten war die Präsentation eigentlich klar und ich würde auch sagen, sehr vollständig. Sie haben alle wichtigen Informationen weitergeben und ich fand auch Ihre ganzen diagnostischen und therapeutischen Schritte sehr logisch. Aber das müssen vielleicht noch die Kollegen einschätzen. Was sagen Sie, Herr Gündes?